Ich habe auf Instagram gesehen, dass eine Kollegin von mir, ein Sommelier, also hat Bilder gepostet von dort und aufgerufen, doch zu spenden. Und da habe ich sie sofort angerufen, gesagt, ey, was ist da los? Und dann hat sie mir das erklärt. Also ich hatte das natürlich auch schon mitbekommen, das war erst irgendwie ein, zwei Tage vorher. Habe gesehen, okay, sie macht da irgendwas, aber sie spendet nicht nur, weil sie hat da irgendwie Inside Pictures und Videos hochgepostet, wie sie da durchfahren. Und da habe ich gesagt, so, hey, du hilfst da? Und dann hat sie gesagt, ja, hier über das Weingut Meier-Nägel und so weiter und hier und da. Und ich so, schick mir die Nummer. Ich rufe den Typ an. Habe ich dort angerufen, den Dennis, und habe gesagt, so, was kann ich tun? Wir haben kurz gesprochen. Ich habe gesagt, okay, ich komm morgen und organisiere. Habe sofort auch Instagram-Posts gemacht. Versucht, Leute zusammenzurufen, weil wenn du schon ein Auto nach da schickst, dann nimmst du halt mit, was geht. Das ging ganz schnell und auch ohne groß Nachdenken. Einmal noch kurz morgens zum Bauhaus. Gummistiefel einpacken und dann ging es los, ja. Ich glaube, in solchen Situationen wie bei so einer Katastrophenhilfe werden wir so ein bisschen fehlgeleitet durch die Bilder, die wir sehen in Funk und Fernsehen und im Internet mittlerweile. Da haben wir immer sehr viele Bilder, die konzentriert zeigen, wie Hilfseinsätze gestartet werden. Also wir sehen Feuerwehrautos, wir sehen dann Hubschrauber, die Leute rausholen. Das sind die Szenen, die uns gezeigt werden und die bedeuten uns natürlich irgendwie im Subtext so, ich bin da nicht gefragt. Da sind halt die Leute in Uniform gefragt, die da irgendwie einen Hubschrauber fliegen können und so einen Bagger fahren können. Ich kann das nicht, also spende ich. Und das war auch mein erstes Mal, dass ich da tatsächlich irgendwie so überhaupt erst auf den Plan gekommen bin. Ich kann da einfach hinfahren. Ich kann mich da hinstellen, eine Schaufel in die Hand nehmen und helfe und stehe nicht im Weg. Was hast du dann da gemacht? Bei der ersten Reise tatsächlich war das relativ viel Keller aus von Schlamm befreien. Dort auf dem Weingut tatsächlich auch ein bisschen retten, was zu retten geht. Alles, was man noch irgendwie wie nutzen kann, so schnell wie möglich da rausholen. Und da stand dann schon noch kniehoch das Wasser. Und dann lernt man mal, dass es Sickergruben gibt und die man dann nicht mehr sieht, wenn das Wasser drüber steht. Dann bist du auch mal einmal kurz weg. Also wir haben da tatsächlich, ich glaube, den ersten Tag 10 Stunden da irgendwie unterirdisch verbracht und mit Ketten Zeug rausgeholt, Schlamm rausgeschippt aus dem Weinkeller, ja. Dann ab dem zweiten Mal, wo wir dann gefahren sind, sind wir tatsächlich auch sind in das Dorf und haben tatsächlich Leuten geholfen. Ja. Also wir sind zu Leuten nach Hause gegangen, haben effektiv ihr Hab und Gut irgendwie durchs Fenster auf die Straße befördert, was dann von dort aus auf den Schuttberg kam. Und wir haben Keller leer gemacht, wir haben Decken rausgerissen, alles, was zu tun war, also alles, was man tatsächlich auch mit den Händen und nicht mit Maschinen machen kann. Und das irgendwie über 4 Wochen hatten wir da fünf Trips darunter gestartet, ja. Wie wurdet ihr von den Leuten da empfangen? Das war eigentlich ziemlich überraschend. Wir sind dort angekommen und wurden extrem herzlich empfangen. Also die Leute waren einfach happy, uns zu sehen. Die haben sich über jeden, der dort hingekommen ist und gesagt hat, hey, ich helfe euch, haben die sich unheimlich gefreut. Die sind fast um den Hals gefallen, weil ich glaube, wenn du dann auf einmal realisierst, okay, du hast alles verloren, dein Haus ist, wenn es noch überhaupt steht, ist von Erdgeschoss Keller bis hin und das Dach zerstört. Da ist nichts mehr zu retten, was da drin war. Und im besten Fall kann das noch stehen bleiben. Dann ist so ein Mensch, der von, was weiß ich, 3, 4 Stunden und teilweise von Berlin, Hannover, Bayern, tiefstes Allgäu zu dir fährt und sich zu dir in den Garten stellt und versucht, die Karre, die es da von, was weiß ich, 10 Kilometer weiter weg irgendwie in deinen Vorgarten gespielt hat, zu helfen, da rauszuholen. Das ist Gold wert. Ja. Ich habe noch nie so viele fröhliche Menschen gesehen, was extrem absurd ist, wenn man sich die Situation überlegt, in der die waren. Ja. In der Situation des Helfens, ne, weil du hast ja auch schon von Tragödien gesprochen, aber gleichzeitig von der guten Stimmung. Also wie bist du da mit deinen eigenen Gefühlen umgegangen? Was hat das in dir ausgelöst, auch so ein Tag oder so ein Wochenende? Wir haben einfach gearbeitet wie die Blöden. Ne? Also teilweise 10, 12 Stunden gemacht, was wir machen können, bis es dunkel wurde. Und dann, ja, dann legst du dich pennen bei irgendwem auf dem Sofa, wo es trocken ist. Und dann geht's weiter. Ist es ein Verpflichtungsgefühl oder was glaubst du, was es ist, was einen dann tatsächlich so konkret so stark motiviert? Die Mischung aus dem Horror und aus dieser unheimlichen, wie die Hilfe ankommt. Also du merkst, wie sehr Hilfe gebraucht wird. Du merkst ganz krass, wie sehr die auch gedankt wird und noch weiter angefragt wird. Und dann ziehst du es durch, ne? Da habe ich darüber nachgedacht, als du beschrieben hast, was dich motiviert hat, ist ja diese Selbstwirksamkeit. Also zu sehen, hier kann ich mit meinem Handeln wirklich konkret was erreichen und das ist total wichtig und hat eine enorme Bedeutung für meinen Mitmenschen. Und das ist ja was, was man halt nicht hat, wenn man zum Beispiel einen Post teilt. Und gleichzeitig war es aber bei dir ja konkreten Instagram-Post, der dich überhaupt dazu gebracht hat. Also wie siehst du denn da die Rolle von den sozialen Medien, gerade für diesen Fall der Fluthilfe? Wir haben erstmals miterlebt, dass wir in der Zeit, wo die sozialen Medien schon so eine Präsenz eingenommen haben in unserem Leben, dass wir eine so enorme Tragödie in Deutschland hatten. Und das hat ein Zusammenspiel mit sich gebracht, das auch teilweise ganz schwierig war. Also ich glaube, die sozialen Medien haben eine enorme Verantwortung, oder wir haben eine enorme Verantwortung, nicht nur aufzurufen, zu helfen, sondern auch aufzuklären, nicht einfach hinzufahren. Und wir haben dort tatsächlich auch nicht nur die Menschen gesehen, die da tourismusmäßig hingestartet sind, was halt echt schrecklich ist, aber wir haben auch Leute gesehen, die das ähnlich Instagram oder Nachrichten, ich sehe das, ich fahre dahin und stehen dann mit Sandalen in einer Mischung, der 30 cm hohen Mischung aus Wasser, Schlamm, Heizöl, Kraftstoffe, Scherben, Metallsplitter, Holzsplitter, alles. Also alles, was bei in so einer Straße dann da mal rumschwimmt, das ist dann nicht so cool. Also wenn du dann quasi selbst innerhalb von den ersten 5 Minuten wahrscheinlich zum Opfer wirst und dann dort versorgt werden musst, dann solltest du das nicht gemacht haben. Ich glaube, die sozialen Medien sollten dort ganz klar, wie sich das auch entwickelt hat, was war ja sehr gut, also wirklich Leuten einen Zielpunkt geben, dort Ausrüstung geben, sie dann dorthin bringen. Die Frage ist, wie können die helfen, die sich zum Beispiel auch nicht körperlich fit genug fühlen? Also die können bestimmt auch was tun, was vielleicht nicht bedeutet, dass sie mit einer Schaufel und einem Eimer irgendwo stehen, sondern dass sie auf einem anderen Level helfen. Das können ja Spenden sein, wo ja echt extrem viel zusammengekommen ist. Das kann auch eine solidaritäre Hilfe sein von vielen Gastronomen, die dorthin gefahren sind, aus teilweise 100 Kilometer Entfernung und warmes Essen dorthin gebracht haben. Menschen dorthin shutteln, also alles Dinge, die Helfer unterstützen zum Beispiel. Das ist natürlich auch möglich.